Deutschlandfunk Kultur. Die Reportage. Unserer Reporterin Sabine Adler ist wirklich etwas Seltenes gelungen. Sie hat in Bosnien ein sogenanntes Wahhabitendorf besucht, ein Dorf, in dem Anhänger eines sehr konservativen und dogmatischen Islam leben. Dort hatte sie die Gelegenheit, alleine mit einer jungen Frau zu sprechen, die rein äußerlich die Schwester von Nicole Kidman sein könnte, wenn sie nicht gerade tief verschleiert ist. Warum diese junge Frau an einem Ort, über dem noch vor 2 Jahren die Fahne des IS wehte, hinter ihrem Schleier eine gewisse Freiheit empfindet, auch davon erzählt diese Geschichte. Das sind richtig nette Leute, nette Menschen, die sind gastfreundlich und so weiter. Ja, die stören keinen. Ja. Aber der Staat terrorisiert sie. Die Straßen sind schlecht nach Gornja Mauca. Den größten Teil der Strecke von Sarajevo bis in das Bergdorf haben wir hinter uns. 30 Kilometer vor dem Ziel in Srebrenik ist Dragan zugestiegen. Srebrenik, nicht zu verwechseln mit Srebrenica, dem Ort des Massakers an 7000 muslimischen Jungen und Männern 1995. Den Weg nach Gornja Mauca würden wir auch ohne Dragan finden, denn der Ort ist auf jeder Karte verzeichnet und außerdem ebenso berühmt-berüchtigt wie Dubnica, Bosanska Bojna oder Oschwe. Die Einheimischen nennen sie Wahhabitendörfer, weil sie als Rekrutierungs- und Rückzugsorte für IS-Kämpfer gelten. 240 Personen sind allein aus Bosnien-Herzegowina nach Syrien und in den Irak gegangen. Erst die Männer, später Frauen und Kinder. Dragan ist unsere Kontaktperson. Er will uns Zugang zu den Einwohnern verschaffen, die er schon lange kennt und die nicht gern mit Fremden sprechen. Unterwegs erzählt er von seinen Freunden in diesem Dorf. Harun Zero übersetzt. Er meinte, dass die allen helfen, auch wenn die Kroaten Serben sind oder Muslime, dass die nicht fragen. Und das meint er, können auch die Nachbarn bestätigen. Dragan schwärmt von der Hilfsbereitschaft und Gastfreundschaft der Bewohner von Gornja Mauca, wo sie bis vor einigen Monaten Symbole des sogenannten Islamischen Staates an die Wände gesprüht haben und aus dem nachweislich ein schwer bestrafter IS-Sympathisant kommt. Dragan heißt nicht wirklich Dragan. Er ist um die 40, eine schlaksige Gestalt in einem schwarz-roten Anorak, schwarzer Pudelmütze, schwarzen Jeans und Turnschuhen. Er sieht auf den ersten Blick nicht nur aus wie ein Teenager, er ist auch genauso vorbehaltlos begeistert. Kurz vor dem Ziel kommt uns ein Streifenwagen entgegen. Ein gewohntes Bild, erklärt Dragan und erzählt von einer Razzia der Polizei, bei der Waffen in Gornja Mauca gesucht wurden. Gefunden hätten sie angeblich nur 2 registrierte Pistolen. Dragan schärft mir ein, den Gastgeber Abu Abdullah zu nennen und ihm keinesfalls zur Begrüßung die Hand zu reichen. Die Straße führt immer tiefer in den Wald hinein. Weiter im Norden verläuft die Grenze zwischen Bosnien-Herzegowina und Kroatien. Es geht bergauf, vorbei an einer weiß getünchten Grundschule am Ortseingang. Wir sind da. Drei Pferde weiden mitten im Dorf neben einem alten silberfarbenen Mercedes. Dragan ist ohne ein Wort in einem der rund 15 Häuser verschwunden. Es regnet in Strömen. Niemand scheint Notiz von uns zu nehmen. Von Abu Abdullah keine Spur. Ein kleines Mädchen und ein Junge, beide höchstens 4 Jahre alt, spielen viel zu dünn angezogen in einer Pfütze. Schuhe und Strümpfe sind durchnässt, ebenso ihre Kleider. Ihre sind pink, seine blau. Ein Teenager, der an uns vorübereilt, schaut demonstrativ in eine andere Richtung. Zwischen den heruntergekommenen Häusern und Autowracks, die über das ganze Dorf verteilt sind, zupfen Hühner und Puten Gras. Hier und dort huschen Frauen in langen, schwarzen oder braunen Gewändern vorüber, die Kopftücher zusätzlich von Gesichtsschleiern bedeckt. Die Hände stecken in schwarzen Handschuhen. Kein Fitzelchen Haut bleibt frei. Nie dreht sich eine nach uns, den Besuchern, um. Dafür fällt es zwei Mädchen in einem Haus umso schwerer, ihre Neugierde zu zügeln. Blitzschnell schieben sie die Gardine zur Seite und linsen für einen Augenblick hinaus. Die eine links, die andere rechts. Dann tauchen sie von unten auf, kurz darauf wieder von der Seite. Plötzlich stehen sie vor dem Haus. Hallo, ich bin Sabine. Und du? Fatima. Und du? Selima. Selima, wow. Hallo. Gedicht war ja Mama. Der Muezzin ruft. Ich frage Selima, wo ihre Mutter ist. Sie zeigt auf ein Haus an der Straße. Es sieht aus wie ein Rohbau, an dem seit Jahren nicht weitergearbeitet wurde. Vor dem Eingang reihen sich auf einem Regal Gummistiefel, Pantoffeln und Sandalen aneinander. Die Tür geht auf. Hinter einem Tuch, das den Blick nach innen verwirrt, bewegt sich etwas. Hallo, Assalamu alaikum. Take off my shoes. Eine zierliche Frau nimmt den Vorhang beiseite und lässt mich ein. Erst als wir durch den dunklen Flur den Wohnraum betreten, sehe ich ihr Gesicht. Porzellanweiße, feine Haut, strahlend blaue Augen und rotes, leicht lockiges Haar, das modern auf halbe Länge geschnitten ist. Sie sieht aus wie die Zweitausgabe von Nicole Kidman, könnte gut ihre Schwester spielen. Eine Schönheit, die wohl aber niemals auf einer Leinwand bewundert werden wird, weil sie sich nur ihrer Familie zeigt oder nicht-männlichen Gästen im Haus. Jetzt trägt sie eine Bluse mit weitem offenen Kragen und einen langen, schmalen Rock. Ein dunkelbrauner Niqab hängt an der Garderobe. Ich erkenne ihn wieder. Sie muss eine der draußen vorbeihuschenden, verhüllten Frauen gewesen sein. Was sich unter dem Schleier verbarg, hatte ich mir anders vorgestellt. I'm from Banja Luka. Ah, from Banja Luka. So in Vora, I lived in Sarajevo. Ich bin aus Banja Luka. Während des Krieges flüchtete ich nach Sarajevo. Dort heiratete ich und bekam 3 Kinder. Selima ist die Älteste, 12. Die Söhne sind 10 und 8. Wir hatten Schwierigkeiten, eine Wohnung zu finden. Überall war die Miete zu hoch. Es ist sehr teuer, in einer Stadt zu leben. Hier ist es viel günstiger. Man muss schließlich die Kinder ernähren und kleiden. Ich habe das Gymnasium besucht. Mein Mann ist Händler auf dem Markt. Vor 4 Jahren sind wir hierher gekommen. Wir tragen alle den Schleier. Haben Sie früher zum Beispiel in Sarajevo auch einen Schleier getragen? Nein, hier trage ich ihn. Ich wollte es auch dort, aber das ging nicht. Sie wollten das schon in Sarajevo? Ja, ich wollte es. Aber alle schauten mich schief an. Vor allem, als wir eine Wohnung suchten. Es ging nicht. Hier dagegen ist es so einfach. Alle tragen ihn. Hat Ihre Mutter auch den Schleier getragen? Sie trägt nur einen Hijab, ein Kopftuch. Was hat sie zu dem Schleier gesagt? Sie war nicht dagegen. Ihre Großmutter hat auch schon einen Schleier getragen. Das war vor dem Zweiten Weltkrieg. Es war eine Tradition in unserer Familie. Können Sie mir erklären, welchen Vorteil es hat, einen Schleier zu tragen? Simply. Das ist einfach erklärt. Wenn du ausgehst, bist du attraktiv für jeden. Aber mit dem Schleier kann niemand dein schönes Gesicht sehen. Denn diese Schönheit bewahrst du für dich selbst auf und für deinen Ehemann. So einfach ist das. And you keep that beauty for yourself and your husband. That is easy to explain. It is easy to explain if einfach, wenn man damit einverstanden ist. Möchten Sie Kaffee oder Tee? Selimas Mutter sagt zwar, dass sie 40 Jahre alt ist, doch wie sie heißt, verrät sie nicht. Alle anderen Fragen beantwortet sie offen, erzählt bereitwillig von sich. Dass sie ohne Niqab niemals das Haus verlässt, auch nicht, wenn sie nur die Kinder zur Schule bringt. Tochter Selima ist in der 6. Klasse. Sie lernt Englisch. Ein zartes, schüchternes Mädchen, das uns wach beobachtet, sich aber nichts zu sagen traut. Anders als ihre Mutter, die immer freier spricht. Ich wollte Lehrerin werden, habe in Bihać studiert. Aber das Studium nicht abgeschlossen, weil ich krank wurde. Es war die Schilddrüse und ich fühlte mich während des Studiums so schwach, dass ich jedes Interesse daran verlor. Über Mautscha habe ich gehört, dass in dem Dorf Wahhabiten oder Salafisten wohnen, dass es eine abgeschlossene Gemeinschaft ist, niemand mit Fremden spricht. Ist das falsch? Ich denke, es geht den Medien um eine interessante Story. Aber ich kümmere mich nicht darum. Do you feel free in this style? Fühlen Sie sich frei, auf diese Art zu leben? Ja. Because you can work. Denn ich kann arbeiten und ich könnte jederzeit das Dorf auch verlassen, zurückgehen. Wenn ich das Studium beendet hätte, könnte ich jetzt als Lehrerin arbeiten. If I graduated, I could work at school, for example. But not with veil. Aber nicht im Schleier, das würde kaum funktionieren. As a teacher. Maybe I could. I don't know. Vielleicht doch. Ich weiß es nicht. Aber ich könnte ja auch etwas auf der Nähmaschine nähen und dann verkaufen. To trade with it. And what about your daughter? Will you force? Muss ihre Tochter auch irgendwann den Schleier tragen? I will not force her. Ich würde sie nicht dazu drängen. Es ist nicht Vorschrift. Aber die Mädchen sehen ihre Mütter und wollen, wie wir, den Schleier tragen. They see their mothers, so they wish to wear it. This is the dress. Das ist ein Kleid. Auf meine Frage, ob ich sie fotografieren darf, nickt Selimas Mutter und greift zu dem braunen Gewand an der Garderobe. Sie streift es über die Bluse, zieht dann den braunen Hijab über den Kopf. Schließlich nimmt sie den Schleier, den sie am Hinterkopf über dem Kopftuch zusammenknotet. Der schwarze Stoff reicht bis zur Taille. Die Frau ist jetzt vollständig verhüllt. Nur ein schwarzer Streifen Gaze auf Augenhöhe verschafft ihr etwas Durchblick. Für den Betrachter sind ihre blauen Augen nicht zu erkennen. Die muslimische Frau als Individuum ist verschwunden. Ihre braun-schwarze Gestalt bewegt sich zum Sofa, bedeutet ihrer Tochter, sich neben sie zu setzen. Beide schauen in die Kamera. Die Mutter mit Schleier, die Tochter ohne, aber mit Kopftuch. Beide wollen die Fotos begutachten. Die Mutter ist zufrieden, hat aber Bedenken, dass ihr Mann die Aufnahme freigibt. Sie schickt die 12-Jährige los, den Vater um Erlaubnis zu bitten. Als Selima nur wenig später das Haus betritt, schüttelt sie traurig den Kopf. Keins der Fotos darf verwendet werden. Das Wort des Vaters ist Gesetz. Biete etwas an, Selima. Das ist Schokolade aus ihrer Heimat. Three children seems to me. Drei Kinder sind nicht zu viel. Not so much. I'm sick about that. Yeah. I can't. Ich bin krank. Deswegen darf ich nicht so viele Schwangerschaften haben. Aber für mich und meinen Mann sind drei Kinder genug. Haben Sie Kinder? For me and my husband, that is enough. Do you have children? Yeah, I have one son. Einen Sohn. Wie ist der Kontakt zu den anderen Familien im Dorf? Sind sie alle miteinander befreundet? Ja, mehr oder weniger. Wenn man Tiere hat, arbeitet man zu Hause. Wir haben Pferde, Hühner und Ziegen. Eine Nachbarin hat uns gezeigt, wie man Käse macht. Hier im Dorf finden manche, dass das ein unmodernes Leben ist. Aber wenn man Tiere mag und gern mit den Ziegen in den Wald geht, damit sie dort grasen können, ist es okay. But if you want to do it, it is okay. Über Gornja Mautscha wehte noch vor 2-3 Jahren die schwarze Flagge der Terrororganisation des sogenannten Islamischen Staates. Wenn sich Fremde näherten, wurde diese immer rasch eingeholt. Das kann auch Selimas Mutter nicht verborgen geblieben sein. Trotzdem lebt sie immer noch hier, ist nicht gegangen. What do your friends say? Was sagen Ihre Freunde aus der Schulzeit oder in Sarajevo über ihre Art zu leben? Kommen sie manchmal her? No, just family. No, they don't come. Nein, nur die Familie. Aber ich fahre nach Sarajevo. Ich besuche meine Eltern, Schwiegereltern und meine Schwester. Und auch unsere Freunde. Wir sind ihnen nicht böse, dass sie nicht zu uns kommen. Wir verstehen, dass sie Angst haben. Denn es gibt jede Menge Geschichten über uns in den Medien. Du musst dich frei und wohl fühlen bei dem, was du tust. Dann kannst du auch mit anderen Menschen kommunizieren. Wenn du dich nicht frei fühlst, geht das nicht. If you are afraid of them, you are... Interessant, dass Sie sagen, dass Sie sich frei fühlen. Es gibt das Stereotyp, dass sich Frauen mit Schleier wie im Gefängnis vorkommen. Fühlen Sie sich gefangen? Nein, vor allem hier nicht. In Österreich wäre das anders. Dort dürfen Frauen nicht mit Schleier, also Burka oder Niqab, auf die Straße gehen. Wenn sie von der Polizei gesehen werden, müssen sie Geldstrafen zahlen. Das ist ein Gefängnis. Wenn dagegen jemand in einem Badeanzug auf die Straße geht, muss er nichts zahlen. Ich kenne die Angst vor Terroranschlägen. Aber man kann doch nicht alle Frauen mit Schleier und Männer mit Bart als Terroristen bezeichnen. Das ist doch eine Lüge. Dann wären doch Millionen Menschen Terroristen. Millionen of people, they are all terrorists because they were dead. Vor dem Haus wird es unruhig. In vollem Galopp stürmt ein brauner Hengst die Dorfstraße hinauf. Es ist das Pferd, mit dem Selimas Familie Holz aus dem Wald holt. Alle sind in Aufruhr. Unser Gespräch ist zu Ende. Und das Interview mit Abu Abdullah findet vorerst nicht statt. Den Wahhabismus, die saudi-arabische Staatsreligion, könne man nicht nur in den sogenannten Wahhabitendörfern finden, sondern ebenso in der Hauptstadt, sagen Sicherheitsexperten. Auch in den tristen Plattenbauvierteln werde rekrutiert. Am auffälligsten ist der saudi-arabische Einfluss in Bosnien-Herzegowina im Sarajevo Shopping Center. Unter den Kundinnen hier würde Selimas Mutter in ihrem Niqab nicht auffallen. In der historischen Altstadt neben Souvenirläden und Kebabstuben locken Restaurants jeder Preisklasse. Fast nirgendwo wird Alkohol ausgeschenkt. Das sei ein Tribut an die vielen Gäste aus den Golfstaaten, vor allem im Sommer, meinen europäische Besucher. Mohammed Yusic wehrt ab. Das sei überhaupt nichts Neues. Der Sprecher der islamischen Gemeinde Bosnien-Herzegowinas erklärt, dass in der historischen Altstadt noch nie Alkohol getrunken wurde. Traditionally in Ashchenica, here in Bashasha, you don't get, you can have sweets. Es ist eine Tradition, dass man in der Altstadt keinen Alkohol bekommt. Früher gab es nicht einmal Süßigkeiten, sondern nur Kebab und Joghurt, nichts anderes. So war die Tradition. Von der Altstadt zur Kaisermoschee, von wo aus die islamische Gemeinde verwaltet wird, sind es ein paar Schritte über den Fluss. Mohammed Yusic reagiert gereizt auf Politiker der Europäischen Union, die meinen, dass sich Bosnien-Herzegowina immer weiter islamisiere. Europa hat Angst vor Muslimen, die als Flüchtlinge kommen, und vor europäischen Muslimen, die schon sehr lange in Europa leben. Sie alle werden jetzt gleichermaßen als Bedrohung angesehen. Diese Wahrnehmung kam mit dem Entstehen der Rechtsextremen in Europa. Wir wollen die Gefahr durch gewaltbereite Extremisten nicht herunterspielen. Allerdings sind die wirklich Gefährlichen schon längst in Syrien. Aber auf die traditionellen Salafisten hier, das sind einige tausend, richtet sich jetzt die ganze Aufmerksamkeit. Prachtbauten wie die Kaisermoschee von Sarajevo wurden nur in großen Städten gebaut, erklärt der Sprecher der bosnischen islamischen Gemeinde, der sich auch wehrt gegen die Unterstellung der Serben und Kroaten im Land, dass sich nur muslimische Bosnier radikalisierten. We had a genocide here, if we didn't forget that. These ideas are still present. Es gab hier einen Genozid, das haben wir nicht vergessen. Kriegsverbrecher werden als Helden verehrt, nicht von irgendwelchen Leuten, sondern von Regierungspolitikern. Das Problem mit extremistischen Muslimen in Bosnien ist, dass sie marginale Gruppen sind, die unter voller Beobachtung stehen. Aber gleichzeitig geben radikale und vielleicht noch extremere Nationalisten den Ton im Land an. Der Radikalismus der einen Seite dient der anderen Seite, sich selbst zu radikalisieren. And to use one radicalism to feed another. Die islamische Gemeinschaft in Bosnien sei moderat eingestellt. Die Salafisten dagegen würden als radikal in Glauben und Verhalten wahrgenommen, jedoch nicht automatisch als gewalttätig. Auch deswegen versuche die Gemeinde, die Salafisten zurückzuholen und zu integrieren. So we have to make sure that these ideas don't spread. Wir müssen dafür sorgen, dass diese Ideen nicht überhand nehmen. Und vielleicht geschieht ja endlich etwas, dass die finanzielle Hilfe für sie aufhört. Der Gemeindesprecher wünscht sich nichts dringender als mehr diplomatischen Druck auf Saudi-Arabien, damit die Missionierung durch saudische religiöse Organisationen ein Ende findet. Für die einheimischen Imame gäbe es Trainingsangebote, damit sie der in Bosnien fremden Auslegung des Islam genug Argumente entgegensetzen können. Keine 5 Gehminuten von der Kaisermoschee entfernt liegt die Universität von Sarajevo. Der Politologe Sead Turcalu lehrt und forscht hier über Islamismus in Bosnien-Herzegowina, denn aus dem 3,5 Millionen Einwohnerland Bosnien sind immerhin weit über 200 Personen nach Syrien und in den Irak gegangen. Zum Vergleich, aus Deutschland sollen es 1000 gewesen sein. Bosnische Sicherheitsdienste interessieren sich aber erst seit dem Beginn des Syrienkrieges für die Salafisten, wie die Behörden die gewaltbereiten und strenggläubigen Muslime nennen. Die Regierung hat das Kämpfen im Ausland oder die Anstiftung zu bewaffneten Auseinandersetzungen dort inzwischen unter Strafe gestellt. Auch die sogenannten Parajamats, also inoffizielle Glaubenskongregationen, wurden verboten. Niemand darf mehr ohne offizielle Erlaubnis Religion unterrichten. Zudem wurden die IS-Rückkehrer unter verschärfte Beobachtung genommen. Bekannt hat, dass diese salafistischen Gruppierungen die offizielle islamische Gemeinschaft untergraben wollen. Das waren also die Gruppierungen, die am Rande der Gesellschaft gelebt haben, die abgeschottet gelebt haben, wie in Gorna Mauca oder Oschwe und so. Also man hat das ganze Problem eigentlich nicht als Problem betrachtet. Die Radikalisierung des Islam hat nicht erst mit dem Syrienkrieg oder dem 11. September 2001 begonnen. Sie setzte bereits 1992-93 ein, unter dem Radar des Bürgerkrieges auf dem Balkan, als Mudschahidin aus Ägypten und Saudi-Arabien nach Zentralbosnien kamen, in Städte wie Senica und Travnik. Man schätzt, dass es während des ganzen Krieges so um die 700 Mudschahidins da in Bosnien gegeben hat, also nicht mehr als 700. Sie haben weniger gekämpft und mehr missionarische Arbeit da durchgeführt. Sead Turcalu schätzt, dass sich von den 1,8 Millionen bosnischen Muslimen im Land inzwischen rund 20.000 als Salafisten verstehen. Die Anführer dieser Glaubensrichtung geben selbst an, insgesamt sogar 50.000 Anhänger zu haben. Das kleine Balkanland ist von großen Terroranschlägen bislang verschont geblieben. Die Strenggläubigen lehnen den säkularen Staat aber ab. Ebenso Geschlechtergerechtigkeit, Gleichheit und das Recht auf Bildung. Ciao. Zurück nach Gornja Mauca in die Berge an der bosnisch-kroatischen Grenze. Das Treffen mit Edis Bosnic, den ich Abu Abdullah nennen soll, kann stattfinden. Er empfängt mich in Arbeitskleidung. Kälte und Regen können dem großen, kräftigen Mann offenbar nichts anhaben. Er führt das Gespräch mitten auf der Straße des Ortes, den sie in der Umgebung nur das Wahhabitendorf nennen. Hello, hello, nice to meet you. How you doing? I'm Edis. We're kind of busy at the moment. There's only one Islam and Das ist keine neue Religion oder Wahhabismus, wie man das nennt, was hier eingeführt wurde. Als Wahhabismus bezeichnen unsere Feinde den Islam. Wir nennen uns einfach nur Muslime. Im Islam werden Frauen geehrt und geschätzt. Aber wertvolle Dinge werden nicht öffentlich gezeigt. Sie dürfen nicht von jedem berührt oder benutzt werden. Wertvolle Dinge werden verwahrt und bedeckt. Der 40-Jährige hat 11 Jahre in den USA gelebt, wohin seine Familie während des Bosnienkrieges Anfang der 1990er Jahre floh. Er kennt die westliche Welt. Keiner mag diesen Lebensstil, sich inmitten von Drogenabhängigen, Alkoholikern zu befinden, täglich ausgeraubt werden zu können. Kein Mann möchte mit einer Frau verheiratet sein, mit der schon jeder aus der Stadt zusammen war. Was der eloquente Bosnier vom Westen hält, machte er schon in einem Fernsehinterview 2016 klar, indem er androhte, Zitat, seinen schönen Glauben nach Europa tragen zu wollen. Nur deswegen unterstütze er den Beitritt Bosnien-Herzegowinas zur EU. Er habe viele Kinder zu versorgen, aber nur eine Ehefrau, nicht mehrere, wie es den Islamisten in den entlegenen Dörfern oft nachgesagt wird. Dieses Dorf ist Teil Bosniens und deswegen habe ich legal und illegal eine Frau. Ich habe eine, nicht zwei Frauen. Das Gesetz in Bosnien erlaubt nur eine Frau. Gornja Mauca gilt als Rekrutierungs- und Rückzugsort für Kämpfer des IS. Bilal Bosnić musste sich für die Anwerbung von Dutzenden von Söldnern vor Gericht verantworten. Edis trägt den gleichen Familiennamen wie der 2015 Verurteilte, der immer noch im Gefängnis sitzt. Wie ist Ihre Beziehung zu Bilal Bosnić? Ist er mit Ihnen verwandt? Nein, wir haben aber den gleichen Nachnamen. Was wissen Sie über seine Vergangenheit, darüber, weswegen er zu 7 Jahren Haft verurteilt wurde? Ich glaube, dass seine Verurteilung ungerecht war. Er hat kein bosnisches Gesetz gebrochen. Wenn er allerdings vor ein islamisches Gericht gestellt worden wäre, hätte er verurteilt werden können. Er ist verurteilt worden für die Rekrutierung von IS-Kämpfern. Ja, aber es gibt keinen Beweis dafür, dass er das getan hat. Es gab keinen Beweis dafür, dass er sie aufgefordert hat, zu gehen und dort zu kämpfen. Die nächste Frage bitte. Wie viele Söhne haben Sie? Alle 6 Kinder sind Söhne? Nein, ich habe noch 3 Töchter, aber 6 Kinder gehen zur Schule. Was würden Sie sagen, wenn sich einer Ihrer Söhne oder auch mehrere entschließen würden, in Syrien für den IS zu kämpfen? Die sind zu jung. Der Älteste ist 14. Und wenn sich jemand aus Ihrem Dorf dem IS anschließen würde, bekäme er Ihre Unterstützung? Nein, der IS verfolgt eine korrupte Ideologie. Aus Gornja Mauca stammt Mevlid Jašarević. Er schoss 2011 mit einer Kalaschnikow auf 2 Polizisten vor der US-Botschaft in Sarajevo und rief dabei Allahu Akbar. Die Beamten wurden schwer verletzt. Er wurde zu 18 Jahren Haft verurteilt. Auch deshalb sieht die Polizei regelmäßig in Gornja Mauca nach. Reine Routine, beteuert Edis Bosnić. Die Polizei patrouilliert überall in Bosnien. Und das ist hier eine öffentliche Straße auf bosnischem Gebiet. Wenn Sie die Polizei fragen, werden Sie hören, dass das der gesetzestreueste Platz ist, auch wenn für uns das islamische Gesetz über jedem anderen steht. Denn Gott ist weiser als der Mensch. Und Gesetze verändern sich. Heute werden wir vielleicht als Kriminelle angesehen, aber in einigen Jahren kannst du als Held gelten. Es ist der stete Umbau von Familie und Gesellschaft, auf den die Salafisten setzen und der die Behörden herausfordert. Wie sich Gornja Mauca weiterentwickelt, werden Bosnien und auch die EU genau verfolgen müssen. Sabine Adler mit ihrer Reportage Die Freiheit hinter dem Schleier über radikalen Islam in Bosnien-Herzegowina. Mehr von der Reportage hören Sie auch in unserer App, der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.